Roll den Blatt, keiner gibt das üble Zeug her. Oder was, keiner so wie grünes Gold wär. Haut dich, hau, er haut dich, wow. Und von dir Pussy kommt mehr Bach, nix, oh. Erst war ich, yo, dann kam der ganze Rest. Wir kamen, gab es Stress, ja man, gerade jetzt. Es ist normal, so dein Viertel ist Mickey Maus. Jeder, der hier wohnt, weiß, was hier geht und ich bin drauf. Ich lieb die Heimat, mein allerliebstes, allerschönstes. Was unvergleichbar mit dem Paradies, nur allerhöchstes. Kommt wieder viel Jackie in das Glas, ein bisschen Cola. Willst mich dissen, ich sage, verpiss dich mit kein bisschen Obacht. Dir geht auf den Strich, so wie Hochseilakrobaten. In meinem Fall spiegelt sich der Mondschein am Kroaten. Warum lebe ich mein Leben so? Bitches kommen und Bitches gehen. Trotzdem werde ich jedenfalls für den Moment die Schicksal nehmen. Südweststadt, es ist besser. Sag lieber kein Wort zu mir, sag es meinem Messer. Und du Stresser, von einem Schessner. Al push ich cool als Bolle, Lego, teuer Sestra. Du willst dich boxen, hol seine Ochsen. Ich box dir in den Bauch und du fängst an zu kotzen. Und du willst trotzdem Stress mit uns zur Zeit. Ich stehe überall und schreie immer SWS vor Laie. Südweststadt, mein Herz schlägt für die Südweststadt. Und ich schläg für die Südweststadt. Es geht nichts über Südweststadt, SWS oder Südweststadt. Mein Herz schlägt für die Südweststadt. Und ich schläg für die Südweststadt. Es geht nichts über Südweststadt, SWS oder Südweststadt. Mi sono lipo, jeba ću te posle posle fino. Zovu me kum il padrino. Ponosan sam dalmatinac, ale volim vino. Pijem samo vodku rakiju, a to je silno. I tequila, nema veze kog si očekiva. Jugozapad ponos to je bila. Bojaka hajdu, bojaka split. Porodon iz Dicma, koman Mahmit. Benedikt mi oko vrata. Zere se na tvoje prijatelje i na tvoga čače brdo zlata. I šaba vas ostuni čas, vredove za koje ću se baci pripmetak. Ulica to uči nas, i švajsiš vas tu kom je vils. Du bist keine Sphinx auf meinem Niveau, wie ich mit meinem Idol. Warum werd ich gewinnen? Du bist wert einer Verbesserung. Und ich bin einfach besser, Mann, weil ich aus der Südweststadt komm. Südweststadt, es ist besser. Sag lieber kein Wort zu mir, sag es meinem Messer. Und du Stresser, ona je šestna. Al push ich kurac bolje nego tvoja sestra. Du willst dich boxen, hol seine Ochsen. Ich box dir in den Bauch und du fängst an zu kotzen. Und du willst trotzdem Stress mit uns zur Zeit. Ich stehe überall und schreie immer SWS vor Laie. Südweststadt, mein Herz schlägt für die Südweststadt. Und ich schläg für die Südweststadt. Es geht nichts über Südweststadt, SWS oder Südweststadt. Mein Herz schlägt für die Südweststadt. Und ich lebe für die Südweststadt. Es geht nichts über Südweststadt.